copiato e completato un poco il mio titolo. Di Marco Parenzo, io parlo di diritto dei religiosi, con Luana, piano 127 e 800. Per questa ragione io parlo anche di situazione a fine di grazie per l'invitazione e la possibilità di parlare di questo territorio di spirito. Mit dem leicht veränderten Titel Diritti di Libertà e Diritti dei Privilegi soll ein für mein Thema wesentlicher Gegensatz zwischen den Rechten der einheitlichen, unteilbaren Freiheit des Menschen und seiner Freiheitsbetätigung einerseits sowie den Rechten aufgrund zahlreicher erteilter Privilegien, plural, andererseits kenntlich gemacht werden. Damit ist ein Entwicklungsgang bezeichnet, der von den Freiheiten kraft konzidierter Privilegien zu der Freiheit kraft der originären Menschenrechte führt. Zeitlich wird damit der Weg vom aufgeklärten 18. Jahrhundert über die bürgerliche Revolution des Jahres 1789 in Frankreich bis zum Konstitutionalismus und des 19. Jahrhunderts und seiner Bürgergesellschaft markiert. Das Ancien Regime als Zeitalter der unzähligen Freiheiten und Libertatis wird abgelöst vom freiheitverbürgenden Rechts- und Verfassungsstaat. Der moderne Grundsatz der Freiheit wird zugleich getragen und konstituiert vom Prinzip der Gleichheit, die zugleich die Privilegien bzw. Freiheiten des Ancien Regime gerade umgekehrt durch das Fehlen des Gleichheitsprinzips determiniert sind. So werden kollektive Ständerechte und individuelle Sonderrechte, wie auch regionale, territoriale und lokale Einzelrechte, seit dem 18. Jahrhundert am Maßstab der Egalität gemessen und geraten im 19. Jahrhundert generell unter das Verdikt der Ungerechtigkeit. Einheit und Gleichheit des Rechts und des Staates werden die Ziele. Pötzel erklärt 1864 im Grundstil und Brand des deutschen Staatslauterbuch, dass das Wort Privilegium zu denjenigen Begriffen gehöre, welche man jetzt hat, fast unbedingt perhorresziert, weil man die Sache, welche man damit bezeichnet, nicht mehr für zeitgemäß hält, da sie dem Gleichheitssatz widerspricht. An dieser negativen Einschätzung hat sich bis heute in der modernen Bürger-, Erwerbs- und Wohlfahrtsgesellschaft nichts geändert, wenn auch die Bewertungsmotive mehr aus einer sozialen Betrachtungsweise erfolgen. Die heutige Kritik an den Abgeordnetenprivilegien, am Parteienprivileg, am richterlichen Haftungsprivileg, an wirtschaftlichen Subventionen für Gruppen, Wirtschaftszweige und Verbände ist bekannt und nimmt überall in Europa ständig zu. Die Begriffsverwendung Privileg in diesem Zusammenhang bezeichnet heute zumeist eine gewisse soziale Differenzierung und Spannung, die begründet liegt in einer Missbilligung des ungleichen Status zwischen dem kritischen Betrachter und der mit ihm verglichenen Gruppe oder Person. Privilege is almost a dirty word. Oder Baudrillard erklärt, le privilège à mauvaise réputation. Der Gleichheitssatz wird heute als Argument in der Privilegiendiskussion schon sehr ambivalent gebraucht. In seiner sozialen Funktion dient er sehr oft bei aller Kritik am Privileg und an der Privilegiengesellschaft auch als Mittel zur Begründung eines zu verbessernden eigenen sozialen Status und nicht etwa zur Wiederherstellung der Gleichheit. Die Kritik am Privileg des anderen erweist sich mehr als Klage, Lamento, über den Mangel eigener Privilegien, denn als Wunsch nach Beseitigung. Das zeigt schon die heute oft gebrauchte Wortschöpfung im Deutschen von den Unterprivilegierten in unserer Gesellschaft. Modernen Sprachgebrauch zufolge stehen dann den Unterprivilegierten die besonderen Privilegien oder die Sonderprivilegierten Nach der Logik dieser Wortkonstruktion müssen diese Überprivilegierten dann wohl die Privilegierten der Privilegierten sein. Dann stellt sich die Frage, wer eigentlich die zwischen diesen beiden extremen Gruppen stehenden schlicht Privilegierten sind. Ich will damit sagen, soziales und rechtliches Anspruchsdenken spielt sich somit noch heute in den Sprachbildern und Denkfiguren des ständischen Alters ab. Tocqueville charakterisierte diese Situation im vorrevolutionären Frankreich mit den Worten: Diese beklagenswerten Vorrechte erfüllten diejenigen mit Neid, die ihrer entbehrten, und mit egoistischem Hochmut diejenigen, die sie besaßen. Im gleichen Sinne begründet 1864 der schon eingangs zitierte Pötzl die, Zitat, Bedenken gegen die Einführung von Privilegien, denn alle diejenigen, welchen das Privilegium nicht zukommt oder welche mit den Privilegierten in Verkehr treten, erachten sich als benachteiligt und suchen deshalb, sie zu bekämpfen. Diese Haltung bestimmt auch heute noch die Diskussion um die Verteilungsgerechtigkeit in der modernen marktwirtschaftlichen Wirtschaftsordnung, die eine Privilegia, wie der Schweizer Wirtschaftswissenschaftler Guy Kirsch in einer Schrift die Nutznießer des sozialistischen Planungswirtschaftssystems nannte, aber diese gerade verhindert werden soll. Das Zeitalter der Privilegien ist also noch nicht ganz zu Ende. Die Ideologisierung des Privilegs seit der Französischen Revolution ein Dauerprozess. Emmanuel Sieyès brandmarkte die Privilegien 1788 als eine erbärmliche Erfindung. Convenez que c'est une pauvre invention, que c'est un déprivilège. Diese semantischen und sprachsoziologischen Beobachtungen zum Privileg zeigen, dass diese erbärmliche Erfindung, wie es auch im Deutschen heißt, die ja bis in das gemeine Recht des Mittelalters und zu den Quellen des römischen Rechts, zu Cicero und so weiter zurückgeht, höchst unterschiedliche Dimensionen der Wirkung und der strukturellen Gestaltung von Recht, Staat und Gesellschaft aufweisen kann. Das Privileg steht einmal im Spannungsverhältnis zwischen möglicher Individualisierung und Generalisierung der Rechtsordnung und kann zum anderen einen Rechtsstatus oder Sozialstatus für den Privilegieninhaber repräsentieren. Soweit Privilegien einen territorialen, regionalen Rechtskreis konstituieren, also ein jus particulare im alten Wortsinne, kann man auch von horizontalen Privilegien sprechen, bestimmen sie eine soziale oder Rechtshierarchie, so lassen sie sich auch als vertikale Privilegien bezeichnen. So wird es einleuchtend, dass sich mit der Privilegienfrage verschiedene rechtliche und soziale Ordnungsmodelle verbinden können. Sie müssen keineswegs einander ausschließende Gestaltungsalternativen darstellen, auch wenn im 18. und 19. Jahrhundert die Theorie und Praxis der drei fundamentalen Prinzipien Freiheit, Gleichheit und Eigentum als in zwei epochale Welten getrennt erscheinen. Zur Verdeutlichung dieser Entwicklungssprünge zwischen dem 18. und 19. Jahrhundert ist vorrangig der juristische Kern des Rechtsinstituts Privilegium darzustellen, wie er sich im 18. Jahrhundert herausgebildet hat. Darauf baut dann das 19. Jahrhundert auf und seine Entwicklung ist was daraus zu verstehen. Erst aus der dogmatischen Figuration des Privilegium lassen sich die funktionalen Bedeutungen und ihre Veränderungen im 19. Jahrhundert im Gesamthaushalt des Rechts und der Gesellschaftsordnung erkennbar. Eine eindeutige Begriffsdefinition des Privilegs ist heute sehr schwierig und war es auch in der Vergangenheit. Das hängt damit zusammen, dass zum einen der aus dem römischen und kanonischen Recht rezipierte Begriff Privilegium im Laufe der Zeit durch zahlreiche Parallel- und Alternativbegriffe angereichert wurde, wie Beneficium, Constitutio Personalis, Prerogativa, Gratia, Indulgentia, Jus Singulare und so weiter. Zum anderen wurde der Privilegiencharakter teils nach den formalen Kriterien urkundlicher Rechtsanteilung oder nach der Eigenschaft des übertragenen Rechts im Sinne eines Einzelrechts definiert, das im Gegensatz zum allgemeinen Gesetz den Einzelnen mit einem Vorrecht oder Sonderrecht begünstigt. In diesem Sinne wird auch heute Privilegium als Vorteil, als Privilegium favorabi verstanden. Entsprechend der Etymologie steht das Privilegium als privata lex bzw. lex in privos lata ein Gesetz. Dafür hatte die Gesetzgebungslehre, die sich im Ancien Regime aus der privatrechtlichen Rechtsquellenlehre und der dem Jus Publicum zugehörigen Lehre von den Hoheitsrechten zusammensetzte, eine eigene Begründung entwickelt. Die Potestas legislatoria im Absolutismus, zumeist in der Hand des Herrschers vereinigt, umfasste die Berechtigung zum Erlass aller gesetzgebenden Anordnungen. Unter diesen dominierte natürlich die Lex Generalis, das Gesetz, das allgemeine Gesetz, für das auch Ausnahmen erlassen werden konnten durch die Lex Specialis. Privilegium est lex scripta contra jus commune. Das Recht zur Erteilung solcher gesetzesdurchbrechender Einzelanordnungen war an die Gesetzgebungsgewalt gebunden. Ende des 18. Jahrhunderts erklärt Bilderbeck, wer die Gewalt hat, Gesetze zu geben, hat auch die Macht, gewisse Privilegien und Freiheiten zu erteilen. Privilegien und Freiheiten bzw. des Jus Commune. Darin lag ihr eigentümlicher Freiheitscharakter, sodass man von einer konzedierten Freiheit kraft besonderer einzelner Rechtsakte sprechen könnte. Im Ancien Regime standen somit sowohl Gesetz als auch die vom Gesetz befreiende Ausnahme in Gestalt des Privilegs in der alleinigen Herrschafts- und Dispositionsgewalt des Herrschers, da die Stände in der Regel von der Gesetzgebung ausgeschlossen waren. Selbst die kaiserliche Gewalt hatte im Alten Reich bis 1806 das Privilegium Erteilungsrecht als Jus Reservatum weitgehend behalten. Zusätzlich wurde die Gesetzeseigenschaft noch aus der Dispositio und der Kühnformel des Privilegientextes bzw. der Privilegienurkunde selber abgeleitet, denn mit der Übertragung einer Sonderberechtigung an den Privilegierten war regelmäßig das Gebot mit der Strafandrohung an alle nicht privilegierten Untertanen verbunden, den Privilegieninhaber bei der Ausübung seines Sonderrechts nicht zu stören, sondern zu schützen. Diese Schutzverpflichtung vom gesetzgebenden Herrscher persönlich garantiert, bedeutete für alle Untertanen eine gleichmäßige Handlungs- und Unterlassungspflicht, deren ihrer allgemeinen Gültigkeit Gesetzeseigenschaft zugesprochen wurde. Das Störungsverbot und das Schutzgebot ist als unmittelbares Reflexrecht mit Drittwirkung für alle durchaus dem modernen subjektiven Recht vergleichbar. Im Dürfen der des Berechtigten steht das Störungsverbot, Prohibition, aller anderen gegenüber. Ermächtigung des Einzelnen und Gebot an alle anderen bilden einen Komplex aus subjektiver Erlaubnisnorm und objektiver Normativität. Die Struktur dieser rechtlichen Doppelbeziehung war der Lehre des 18. Jahrhunderts bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts durchaus bewusst. Kreisweier erklärt in seinen Anmerkungen zum Bayerischen Gesetzbuch, denn sobald einer privilegiert wird, so ist dieses zugleich für die anderen Untertanen ein Gesetz, das sie den Befreiten an seiner Freiheit nicht hindern dürfen. Das Privileg enthält somit zwei Ebenen. Erstens das durch den Herrscher persönlich gestaltete Rechtsverhältnis zwischen Gesetzgeber und Privilegieninhaber als subjektive Beziehungsebene mit Schutzgarantie. Und zweitens als objektives Recht das Störungsverbot und Strafandrohung an alle nicht privilegierten Untertanen. Subjektives Privatrecht, so kann man sagen, und objektive Norm des Strafrechts ergänzen sich. Das subjektive Element des Privilegs, seine übertragene Befugnis im Sinne eines Dürfens besitzt seinen Geltungsgrund in gleicher Weise in einer subjektiven Entscheidung des privilegierten gesetzgeberischen Herrschers, nämlich in seiner Gnade. Acto di gratia. Die Erteilung des Privilegs als Gesetz entspricht der Gratia des privilegierenden Herrschers, weshalb auch die Stände regelmäßig nicht an der Privilegienerteilung aus eigenem Recht beteiligt sein konnten. Demgemäß waren auch die ständischen Privilegien in der Regel Begünstigungen und Gnadenerweise des landesherrlichen Oberherren, von dem sie ihre Rechte und Freiheiten erhielten oder durch Konfirmation bestätigen ließen. Das durch Ständeprivilegien gebildete Rechtsverhältnis konstituierte den dualistischen Ständestaat. Dort, wo das ständische Element seine politische Kraft bewahrt hatte, wurden ihre Rechte und Freiheiten im Wege der Konfirmation durch den Herrscher kapituliert und im Gegenzug die Herrscherposition durch Huldigungen bestätigt. Als mutua obligatio, Schutzpflicht gegen Gehorsamspflicht, wurde diese Privilegien-Sicherung ein Vertragscharakter zugesprochen. Er sollte vor allem der Gefahr einer Aushöhlung dieser Rechte vorbeugen. Der Gnadencharakter des Privilegs besaß jedoch seine dogmatische Bedeutung, besonders bei den aus der Gesetzgebung abgeleiteten Privilegien. Er entsprach noch der Auffassung des Mittelalters und vor allem der päpstlichen Erteilungspraxis, die bis zum Ende des 18. Jahrhunderts fortwirkte. In der Konsequenz dieser dogmatischen Auffassung von der Gratia lag es, dass die durch die Privilegien verteilten Freiheitsrechte oder den Vorbehalt des Gnadenentzugs, Privatione di Gratia, könnte man sagen, rechtstechnisch gesprochen, über den Vorbehalt der Revocatio Privilegium standen. Die durch die Privilegien übertragenen Befugnissphären und Handlungsermächtigungen waren somit grundsätzlich generelle Freiheiten. Damit war natürlich eine enorme Unsicherheit der Rechtsordnung verbunden, wenn jeder Privilegierte mit dem Widerruf seiner Freiheiten rechnen musste. Die Privilegienlehre hat hier zunehmend bis zum Ende des 18. Jahrhunderts an der Stabilisierung der subjektiven Berechtigungen gearbeitet, indem sie das grundsätzlich auf der Gnade des Erteilers beruhende persönliche Rechtsverhältnis als ein vertragliches versuchte zu deuten. Davon ließen sich Vorbilder auch bei den Legisten finden, Privilegium transiens in contractum non potest revocare. Der Grundsatz der Pacta sunt servanda sollte auch Privilegien nutzbar gemacht werden. Leopold von Lange sprach das Treffen so aus: Ein Privilegium ist der Ausdruck eines dem Staat noch nicht unterworfenen, selbstständigen, mit ihm unter Vertrag lebenden Daseins. Die Frage der Widerrufbarkeit der Privilegien führte direkt zur Problematik der staatlichen Rechtsgewalt, die Marcel Schmink noch eine monopolisierte Rechts- und Rechtssetzungsgewalt des Fürsten gewesen war. Zur Entscheidung war die Frage, erstens, ob und in welchem Umfang der Privilegienbestand mit seinen Handlungsfreiheiten zugunsten der Zentralgewalt des Fürsten bzw. dann im 19. Jahrhundert des Staates abgebaut und durch ein generelles Gesetz ersetzt werden könnte. Hier kreuzen sich also Privilegienfrage und Kodifikationsdebatte. Und zweitens, wie die durch das Privileg garantierten und geschützten subjektiven Rechts- und Befugnissphären gegen fürstlichen Entzug und Eingriff abgesichert werden konnten. Hierfür die Privilegienfrage zum Rechtsinstitut des Eigentums, zum Umfang seiner Garantien und sozialen Mittel. Die Rechte des Privaten trafen deutlich im Widerstreit zu den Bedürfnissen der Allgemeinheit. Gesetz und Gesetzgebung als staatliche Regelungsinstrumente wurden ihr zusätzliches Argument für Abteilung und Widerruf der Privilegien, die an eine öffentliche Zweckbestimmung zunehmend gebunden wurden. Das Entscheidungskriterium bildete das Bonum Publicum oder das Wohlsein des Ganzen oder das Wohlsein des Staates. Dieses wird zum Maßstab für Privilegienerteilung gemacht. Die Begünstigung des Einzelnen, sein Sonderrecht, steht nicht mehr so sehr im Vordergrund, sondern das gemeine Beste, das durch das instrumental eingesetzte Privileg in Staat und Gesellschaft verwirklicht werden soll. Die Leitungs- und Deckungsfunktionen von Gesetz und Privileg werden deutlich. Die Ungleichheit der bürgerlichen Freiheiten in Gestalt erteilter Privilegien wird durch die Höherrangigkeit des öffentlichen Wohles, dem die Privilegien zu dienen haben, gerechtfertigt. Damit hängt die in diesem naturrechtlich utilitaristischen Denkmodell eigentümliche Begründung der Freiheiten zusammen. Scheidemann erklärt 1780, das Wohlsein des Staates ist also der Grund der Privilegien. Und man kann sagen, dass die Rechte sind, wodurch der Souverän die Gleichheit bürgerlicher Freiheiten zum Besten des Ganzen aufzuheben sucht. Sie geben einem Bürger teils eine Befugnis, etwas zu tun, was der Mitbürger nicht tun darf. Teils sehen sie ihn, befreien sie ihn von Verbindlichkeiten, welche die übrigen auf sich behalten müssen. Jene können Freiheitsrechte, diese Befreiungen genannt werden. Den Freiheiten der Privilegierten stehen also die fehlenden Freiheiten der Nicht-Privilegierten gegenüber, wie in einem komplementären Verhältnis. In einem Rechtsfall über ein Gasthausprivileg urteilte Ende des 18. Jahrhunderts die Erlanger Juristenfakultät mit folgender interessanter Begründung: die der natürlichen Freiheit, aber die einzelne Freiheit des Privilegierten gegenüberstellte, mit folgenden Worten: Vor der Erteilung des Privilegs haben sich alle Einwohner des Ortes der natürlichen Freiheit bedient, Fremde zu beherbergen. Nun aber diese natürliche Freiheit durch das dem Kläger erteilte Privilegium aufgehoben ist und dieses Privilegium natürlicherweise nicht anders zu verstehen ist, als dass die Einwohner sich künftig ihrer vorhin ursprünglich gehabten Freiheit nicht mehr bedienen, noch sich ferner des ehemals ex libertate naturali gehabten Herbergsrechts anmaßen sollen. Die Konstruktion und Denkrichtung der Freiheitssphären zeigt hier, dass die ursprünglich allen Einwohnern zustehende natürliche Freiheit durch die Privilegienerteilung auf einem bestimmten Gebiet des sozialen und wirtschaftlichen Lebens für alle Untertanen aufgehoben, eliminiert wurde und nur noch für den Privilegierten gestattet wird. Das Bild des im Urzustand noch ungebundenen Individuums, wie es vor dem Pactum Unionis und Pactum Subjectionis bestand, taucht hier als Denkkonzept legitimierend auf. Die natürliche Freiheit wird über das Privileg nur für den Privilegierten zu einem Sonderrecht. Das heißt, alle übrigen Untertanen verlieren diese natürliche Handlungsfreiheit und müssen das Recht, wie wir schon gesehen haben, des Privilegierten respektieren. Die natürliche Freiheit wird für alle außer den Privilegierten suspendiert. Eigentlich erhält also der Privilegierte gar kein neues Recht der Freiheit, sondern die anderen Untertanen werden von der natürlichen Freiheit aus Gründen des öffentlichen Wohls ausgeschlossen. Es handelt sich somit um ein System sich wechselseitig bedingender, konzessionierter und suspendierter Freiheiten. Infolge der negativen Drittwirkung des Privilegs vermag die Privilegienerteilung je nach der Art des übertragenen Rechts auf einem regelungsbedürftigen Rechtsgebiet, für das ein Gesetz noch nicht bestand oder das Gesetz schweigt, quasi funktional wie ein Gesetz zu wirken. Fragt man nun, auf welchen Gebieten oder für welche Materien Privilegien erteilt werden konnten und wurden, so ist die Antwort sehr einfach: für alles. Als, so sagt Heberling 1797, als Annexum der gesetzgebenden Gewalt hat das Privilegienerteilungsrecht mit der Gesetzgebung auch das gemeinsam, dass es in demselben Umfang ausgeübt werden kann, wie die Gesetzgebung selber. Seine Schlussfolgerung lautet, es kann sich daher über alle Objekte ausdehnen und man sieht daher auch fast täglich neue Gattungen von Privilegien entstehen. In dem fast unbeschränkten Privilegienerteilungsrecht der kaiserlichen Gewalt oder der landesherrlichen Gesetzgeber zeigt sich die enorme Instrumentalität des Rechtsinstituts Privilegium, namentlich im Bereich von Privatrecht, Handel, Wirtschaft, Gewerbe, Verkehr, wenn es darum ginge, überall dort Regelungen im Detail zu treffen, wo eine generelle gesetzliche Regelung noch nicht bestand. Solche durch Privilegien geregelte Materien waren zum Beispiel Autoren, Verleger, Marktmessen, Stapelprivilegien, Fabrikprivilegien, Handelsprivilegien, Gerichtsprivilegien, Zollwürze, man kann sich alles darunter vorstellen. Das Beispiel des Gasthausprivilegs habe ich ja schon vorhin erwähnt. Das Privileg zeigt somit eine enorme Steuerungskapazität im Detail und Interventionsfähigkeit für den Landesherrn, die durch die Erteilung von Freiheiten oder von Befreiungen im Einzelfall konkret wurde, namentlich auch in dem Bereich, der dann dem Polizeirecht angehörte. Jede mit diesem Privileg, die erteilte Freiheit, war jedoch eine ad personam übertragene Erlaubnis, für deren Erwerb sich zwar ein geregeltes Antrags- und Bewilligungsverfahren herausgebildet hatte, das jedoch grundsätzlich keinen Anspruch auf Erteilung vorsah. Der Gnadencharakter blieb grundsätzlich in Deutschland erhalten. In den Kodifikationsarbeiten zum preußischen allgemeinen Landrecht wurde das Problem, ob zum Beispiel Fabriken nur nach privilegierender Einzelerlaubnis oder aufgrund eines allgemeinen Anspruchs des Bürgers errichtet werden dürfen, schon als solches gesehen, aber noch ganz im Sinne der Tradition entschieden. Diese Position umschrieb Kohlmann, einer der Mitkodifikatoren und Kommentatoren, so: Das Recht, eine Fabrik anzulegen, gründet sich auf ein Privilegium. Wenn der Staat dieses Privilegium geben will, darüber können keine Gesetze gegeben werden. Dieses hängt mehr von Klugheitsregeln als von juristischen Regeln ab. Der Monarch wollte sich die Entscheidung durch eine allgemeine, anspruchsbegründete Gesetzgebung noch nicht aus der Hand nehmen lassen und sich im Stile des aufgeklärten Absolutismus die letzte Entscheidung über das rechtliche Mittel zur Erzielung des öffentlichen Wohls vorbehalten. Klugheitsregel bedeutet hier in diesem Zusammenhang der Maßstab des Bonner Publikum. Dieser entschied aber nicht nur über die Erteilung des Privilegs, sondern auch über den Entzug des Privilegs. Entfiel der primäre Privilegienzweck des gemeinen Besten, sollte der Landesherr jederzeit das Recht behalten, das nun dem Staat zur Last fallende Privileg, wie es heißt, zu wiederholen, allerdings nur mit Entschädigung. Diese monarchische Entscheidungsgewalt hätte nur durch ein objektiviertes Normativsystem allgemeiner Gesetzgebung abgelöst werden können. Dafür war aber in Deutschland vor Beginn des 19. Jahrhunderts noch keine politische Chance gegeben. Ich überschlage jetzt einen Teil, in dem ich sage, dass man sehr wohl auch beobachten kann, dass auf manchen Gebieten der Privilegienerteilung fast jeder Antrag auf Erteilung eines Privilegs genehmigt worden ist. Wenn das der Fall ist, hat man natürlich eine Situation vor Augen, die dem Privileg schon so etwas wie den Charakter eines Anspruchs oder anspruchsähnlichen Position zuweist, wie sie dem Gesetz eignet. Diese Fälle kennen wir auch, aber sie sollen nur bedacht werden und sie sind nicht unbedingt das Typische. Noch befinden wir uns in dieser Phase nicht im Bereich des gesetzlich definierten Anspruchs auf Erteilung von Sonderrechten. Für diese Entwicklung ist es auch typisch, dass sich eine neue Terminologie und Begriffssprache für die Vielzahl der Privilegienarten einbürgerte, die eine große Differenzierung und Instrumentalität anzeigen. In den Beratungen nun zur Gesetzgebung Ende des 18. Jahrhunderts heißen die Privilegien Freiheiten, Befreiungen, Verordnungen, also ein quasi gesetzgeberischer Ausdruck, Verleihungen, Begnadigungen, Monopole und auch Gesetze. Mit dem letzteren Begriff war freilich nur das Einzelgesetz, die Lex Specialis, gemeint. Solange eine allgemeine Gesetzgebung noch nicht existierte, war also das herkömmliche Privilegiensystem noch unentbehrlich bis in das 19. Jahrhundert hinein. Insoweit war und blieb die natürliche oder bürgerliche Freiheit noch eng mit dem Privilegiensystem verknüpft. Das zeigen auch die Kodifikationen des preußischen Allgemeinen Landrechts und des österreichischen ABGB von 1811, die das Privilegiensystem grundsätzlich nicht antasten. Das ARR nahm eine ganze Fülle von Regeln in sein Gesetzbuch auf und kapitulierte damit die Privilegiengesellschaft im Ganzen. Auch wenn sie nun schon von der neuen bürgerlichen Bewegung der Gleichheit energisch attackiert wurde. Heidenreich, einer der führenden Naturrechtler Ende des 18. Jahrhunderts, hat die ursprünglichen Rechte der Menschheit mit folgender Formulierung gebracht: Daseinserhaltung, Vervollkommnungsfähigkeit und das Recht des Menschen auf die Freiheit in allen seinen Äußerungen, seinen Kräften, sowohl der geistigen als auch der körperlichen. Entscheidend ist neu jetzt die von Heidenreich abgeleitete Anspruchsposition des Menschen. Er sagt, aus dem rechtlichen Verhältnis des Menschen ergibt sich seine Befugnis zu fordern. Dies war nun ein Freiheitsbegriff, der von der Autonomie des Menschen ausgeht und seinen ihm originär zustehenden Rechten. Stefani erklärte 1797, alle Personalrechte sind unveräußerliche Rechte, weil sie von unserer Person unzertrennlich sind. Die Betonung und Begründung von Individualrechten mit dem Anspruch auf Unverletzlichkeit bedeutet einen enormen Kontrast zur Staatspraxis in den deutschen Territorien bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts. Zwar hatte das ARR auch die natürliche Freiheit in sein System mit aufgenommen, aber nicht im Sinne eines Anspruchs. Dennoch blieb der Freiheitsbegriff weit hinter den Forderungen und Aussagen der zeitgenössischen Naturrechtslehre zurück, wenn man das ARR mit dieser Theorie vergleicht. Das System ständischer und auf Privilegien gegründeter Rechte und Gesellschaftsstruktur blieb erhalten zu Ungunsten des Gleichheitsprinzips. Die persönliche Handlungsfreiheit war nicht allgemein gewährleistet, sondern blieb abhängig von der privilegierenden, verlierenden Einzelfunktion, Einzelbefugnis, die aus einer unkontrollierbaren, weil auch nicht gerichtlich überprüfbaren, unbegrenzten staatlichen Gesamtbefugnis hervorging. Die Individualberechtigung des privilegierten Untertanen wurde weiterhin über die Notwendigkeit des Bonum Publicum begründet. Der Wandel vom konzessionierten Untertanenverband, wie ich ihn mal nenne, zur freien, egalitären Bürgergesellschaft zeichnet sich wohl ab, aber er ist in der Gesetzgebung in Deutschland noch nicht verwirklicht. Das ist ähnlich im österreichischen ABGB. In Frankreich dagegen waren durch den Beschluss der Nationalversammlung vom 4. August 1789 alle Privilegien radikal abgeschafft worden. Les privilèges pécuniaires personnels sont abolis, erschaffen. Die Verfassung übernimmt die Leitfunktion für alle politischen und privaten Rechte. La Constitution a fixé les droits politiques des Français, c'est à la législation qu'il appartient. De régler leur droit civil. Dementsprechend hatte der Code Civil von 1804 alle Privilegien eliminiert und die Grundlagen für die egalitäre pluralistische Bürgergesellschaft gelegt. Auch in den unter der Herrschaft Napoleons und des Code Civil stehenden deutschen Teilstaaten ist die Beseitigung der gleichheitsfeindlichen Privilegien zu beobachten. Im Großherzogtum Berg 1809 wird zum Beispiel der Schutz des Eigentums der Entdeckungen durch Privilegien abgeschafft und durch ein Gesetz abgelöst, das für alle Hoffnungen gleichmäßig und allgemein die Voraussetzungen festlegte, nach denen jeder Bürger Erfinderschutz genießen konnte. Zum ersten Mal war damit in Deutschland nach dem Normativsystem Rechtssicherheit durch ein allgemeines Gesetz bewirkt worden und nicht durch ein einzelnes bevorrechtigendes Privileg. Das mit der natürlichen allgemeinen Freiheit nicht mehr vereinbar war. Die Herrschaft des Gutzivilen war jedoch nur ein kurzes Zwischenspiel, das das traditionelle Privilegiensystem nicht endgültig beseitigen konnte. Das 19. Jahrhundert dokumentiert den Weg zur Freiheit als Grundwert staatlicher Verfassung, die die Freiheiten als staatliche Verleihungen überflüssig machen sollte. Das war ein sehr beschwerlicher Weg. Und Ludwig Dürer wandte sich noch um 1830 gegen die von oben gewährten freiheitlichen Einzelrechte, die keine verfassungsrechtliche Grundlage besaßen, mit den Worten: Wenn zu wählen ist, ist Freiheit ohne Freiheiten besser als umgekehrt. Karl Marx hatte 1842 schlüssig erklärt, der Staatsbürger will das Recht nicht als Privilegium wissen. Im Gegensatz dazu macht er allerdings im Kommunistischen Manifest der Bourgeoisie zum Vorwurf, dass sie an die Stelle der zahllosen, verbrieften und wohlerworbenen Freiheiten die eine gewissenlose Handelsfreiheit gesetzt habe. Der Ausgleich von Freiheit und Freiheiten war jedoch noch nicht gefunden, auch in den Verfassungstexten des 19. Jahrhunderts nicht. Gleichheit der Gesetze und vor dem Gesetz werden in der Verfassung Bayern, Hessen, Preußen zwar immer wieder betont, aber die Privilegien ausdrücklich nicht beseitigt. Die Gesetzgebung sollte allmählich die Voraussetzungen für die Konzessionen, wie es nun heißt, schaffen. Die Paulskirchenverfassung legt die Gleichheit zwar fest, aber sie blieb ja ohne Geltung. Die Privilegienpraxis, besonders im Steuerrecht und für die Gerichtsbarkeit. Für Privilegien werden wesentliche Ermächtigungsgrundlagen verlangt, auch soweit die Rechtswissenschaft auf der Grundlage des Beamtenrechts argumentiert, verlangt sie den Vorrang der Gesetze und den Nachahmung der alten Überwachungsmaterialien und Privilegien. Die Bürger einer Erwerbsgesellschaft des 19. Jahrhunderts besitzt ihre Freiheit in der gleichmäßigen Wahrnehmung der gesetzlichen Regelungsangebote und ihre Berechtigung. Wichtiges Gebiet ist hier das Gewerberecht, zum Beispiel die Norddeutsche Gewerbeordnung von 1869. Gerhausch spricht treffend davon, dass die Gesetze die Gewerbeberechtigung, Zitat, aus der Sphäre der staatlichen Privilegiengewalt in die gesetzlich geordnete Tätigkeit überführen. Er erklärt weiterhin, das ist programmatisch und sehr klar definiert, je mehr sich der Staat zum wirklichen Rechtsstaat ausbildet, umso mehr Bürgerung an die Stelle der unkontrollierten Privilegien will für gesetzliche Ordnungen treten. Die alte Privilegienhoheit des staatlichen Gesetzgebers stand nicht mehr außerhalb des Gesetzes, sondern unter dem Gesetz. Gerber erklärt, diese Umwandlung der Stellung des Privilegienrechts ist die erwähnte Folge eines veränderten politischen Systems. Die Mangel definierender Rechtssetzung in unseren Verfassungsurkunden, so sagt er, ist leider unübersehbar. Wo die Gesetzgebung fehlte, arbeitet die Rechtswissenschaft neue Konzepte zur Begründung originärer Rechte, zum Beispiel im Bereich des Urheber- und Erfinderrechts, aus. Die gemeinrechtliche Privilegienlehre verlor damit auch immer mehr an Bedeutung. Becker erklärt 1886, nachdem die Reichsgesetze nun ein Autoren- und Erfinderschutzgesetz erlassen hatte, die ganze Lehre von diesen Privilegien in neuester Zeit hat eigentlich zu Recht keine wesentliche Förderung mehr erfahren. Die Lehre von Privilegien ist zu lange keine Lehre und Praxis der Freiheit und Befreiung mehr, sondern ein Thema der Rechtslehre, der Rechtsgestaltungsmodalitäten und der Ordnungsinstrumente des Verwaltungsrechts. Die Gegenlehre wandert ab in den Bereich des öffentlichen Rechts und wird dort auch ihre zu Eingang behandelnde politische und soziologische Fragestellung. Damit hängt auch die seit der Mitte des 19. Jahrhunderts eine juristische Begrabung, so versuchende Privilegien, neue Privilegien Begriffe zusammen, die die Bezeichnung Konzession, Gnade, Dispensation aus dem Privilegienbegriff eliminieren und Privilegien nur noch als durch das Gesetz legitimierte Anerkennung. Auf dieser Grundlage liegt auch die Rechtsprechung. Das Reichsgericht sieht das Privileg nur noch als das Recht an, das unmittelbar durch eine Rechtsnorm gewährt wird. Ein ursprüngliches Burgprivilegium des 18. Jahrhunderts, was zur Disposition vom Reichsgericht stand, hat das Reichsgericht in ein Urheberrecht umgedeutet und damit eine ursprüngliche konzessionierte Freiheit in ein ordinäres Persönlichkeitsrecht verwandelt. Das ist typisch für diese Zeit. Ein letztes Wort. Das Privileg als subjektive Berechtigung und objektives Sonderrecht, als Einzelakt und Gesetzgebungsgesetz zwischen Freiheit und Freiheiten, sowie zwischen Gleichheit und Ungleichheiten, wirft zum Schluss die Frage auf nach den rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten von Privileg und Gesetz für die Rechts- und Gesellschaftsordnung schlechthin. Damit ist zugleich die rechtsstrukturelle Frage verbunden, dabei überhaupt Gleichheit durch allgemeine Gesetzgebung zu erzielen ist und nicht mit Ausnahmen durch, jetzt geht es nochmal so, Privilegierung zur Erzielung individueller Gerechtigkeit und Freiheit notwendig bleiben. Die Politistik hat diese Frage oft gestellt. Der Hof erklärt 1896, ähnlich übrigens wie Regelsberger, die Gesetzesnorm hat den Vorzug des Gleichmaßes. Das Privileg ist jedoch imstande, die Eigentümlichkeit des besonderen Einzelfalles zu berücksichtigen. Hier steht etwas Montesquieu. Individualrechtssätze und subjektive Individualberechtigungen sind in unserer egalitären Gesellschaftsordnung häufig anzutreffen. Ich erinnere an meine Eingangsworte. Und oft unverzichtbares Instrument gemeinverträglicher Individualgerechtigkeit geworden. Sie würde im modernen Rechts- und Sozialstaat jedoch nur dann zu akzeptieren sein, wenn die privilegierenden Abweichungen von der generalisierten Norm durch konkrete Rechtsbücher begründet wird und diese so begründete Privilegierung gerichtlich überprüfbar ist. Aber das ist das Problem, das wir Menschen lösen. Gewöhnlich dient auch heute noch hier der Begriff des öffentlichen Wohls als Legitimation. Dieses Begründungskriterium ist ja nun aber so weit nicht entfernt vom Publikum in unserer Region, das damals als überragendes Argument für Freiheiten durch Privilegienerteilung gebraucht worden war. Ich danke Ihnen.